War es, um der göttlichen Gerechtigkeit Genugtuung zu leisten, notwendig, dass Jesus Christus Gott und Mensch zugleich war? Ja, es war notwendig, dass Jesus Christus Mensch war, um zu leiden und sterben zu können. Die menschliche Natur des Jesu Christi. Und es war notwendig, dass er Gott war, damit seine Leiden von unendlichem Wert sein können. Auf ihn kein Mensch hätte kommen können, das ist im Alten Testament vorhergesagt, angedeutet und so weiter. Gott selber wird kommen und uns erlösen, den Propheten Isaias, Gott mit uns, Emmanuel und so weiter. Aber wie das genau dann gegangen wäre, hätte sich niemand wirklich vorstellen können, dass Gott Mensch wird. Das ist immer schon da gewesen, in der Uroffenbarung und so. Aber dann über die Jahrhunderte und Jahrtausende völlig verformt, haben wir die ganzen Berichte, die ganzen Mythen da von Halbgöttern und so weiter, auch in der griechischen Mythologie, was die Römer dann übernehmen. Das ist eine völlige Verunstaltung der ursprünglichen Offenbarung, dass Gott Mensch wird, um uns zu erlösen. Wie das genau funktionieren sollte, hat sich keiner vorstellen können, so sehr, dass es eben, wie wir am Anfang gesagt haben, auch viele Irrlehren gegeben hat, später noch in der Kirche. Heresien, Monophysismus, Monotheismus. Und bis heute bestehen diese Dinge weiter, weil es eben so schwierig ist, die genaue Konstitution Jesu Christi präzise zu fassen. Da muss man sich eben an die Offenbarung halten und an die Lehre der Kirche. Jedenfalls hat es beides gebraucht, dass Jesus Christus Mensch war, weil nur so leiden und sterben konnte, was der Plan Gottes war, der Erlösungsplan. Und es war notwendig, dass er Gott ist, göttliche Natur hat, göttliche Person ist, damit seine Leiden von unendlichem Wert sind.